Einer für alle. Schon Darwin hat sich gefragt, wie man altruistisches Verhalten evolutionär erklären kann. In der Biologie ist damit nicht Hilfsbereitschaft im Alltag gemeint. Altruismus heißt hier allgemeiner, dass ein Tier etwas auf Kosten des eigenen Lebens zum Vorteil der Gruppe tut. Das ist aus biologischer Sicht erst einmal sonderbar. Denn wenn sich jemand für die Gruppe opfert, kann er seine Gene nicht weitergeben. Es könnte aber ein Vorteil bei der Gruppenselektion sein. Altruismus könnte einen Clan stärker machen als andere, sodass die Gruppengene dadurch insgesamt bessere Chancen haben, weitergegeben zu werden. Auf die menschliche Evolution bezogen heißt das, Gruppen, in denen die Mitglieder bereit waren, sich für die anderen zu opfern, überlebten eher als ihre Konkurrenten. Was hinter Altruismus im Tierreich steckt, ist noch nicht abschließend verstanden. Die Prinzipien Loyalität und Autorität jedenfalls tragen entscheidend zu diesem Gruppenverhalten bei. Loyalität sorgt dafür, dass die Gruppe zusammenhält und sich gegen Feinde verteidigt. Wie der Krieg unter den Schimpansen zeigte, haben Einzelgänger deutlich geringere Überlebenschancen. Nicht zuletzt Pflicht und Ehrgefühl stellen sicher, dass Menschen bereit sind, sich für die Gruppe zu opfern. Jeder scheut sich also davor, unkooperativ zu sein und auf Kosten der anderen zu leben. In Urzeiten war es nicht der Staat, der Trittbrettfahrer und Verräter gestraft hat, sondern der Rest der Gruppe. Dieser archaische Mechanismus hat den frühen Menschen geholfen, dem Gefangenendilemma zu entkommen und zu beiderseitigem Vorteil zu kooperieren. Staaten gibt es nämlich, selbst wenn man großzügig rechnet, erst seit einigen Jahrtausenden. Der Homo sapiens existiert aber schon seit mindestens 100.000 Jahren. Unsere Vorfahren hätten nicht überlebt, wenn tatsächlich ständig jeder egoistisch gehandelt hätte und daher mit jedem anderen im Krieg gewesen wäre.